Abschnitt 8 aus Old Shorthand 1 von Karl May. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Zweites Kapitel. In der Oase. Teil 1. Zwischen Texas, Arizona, Neumexiko und dem Indianerterritorium oder noch anders ausgedrückt, zwischen den Ausläufern des Ozark-Gebirges, der unteren und der oberen Sierra Guadalupe und den Gualpa-Bergen, rings eingefasst von den Höhen, welche den oberen Lauf des Rio Pecos und die Quellen des Red River, Sabine, Trinidad, Brazos und Colorado umgrenzen, liegt eine weite, furchtbare Strecke Landes, welche die Sahara der Vereinigten Staaten genannt werden könnte. Wüste Strecken dürren, glühenden Sandes wechseln mit nackten, brennend heißen Felslagerungen, die nicht imstande sind, auch nur der allerdürftigsten Vegetation die kärgsten Bedingungen des kürzesten Daseins zu erfüllen. Schroff und unvermittelt folgt die kalte Nacht auf die Hitze des Tages. Kein einsamer Djebel, kein grünendes Wadi unterbricht, wie in der Sahara die tote, einförmige Wüste. Kein stiller Bier lockt mit der belebenden Feuchtigkeit eine kleine Oase hervor. Sogar der durch den Steppencharakter vermittelte Übergang von den reich bewaldeten Berggebieten zum leblosen, sterilen Sandmeere fehlt gänzlich. Und der Tod tritt dem Auge überall unverhüllt mit seiner fürchterlichsten Gestalt entgegen. Nur hier und da steht, man weiß nicht, durch welche Kraft hervorgerufen und erhalten, ein einsamer, lederartiger Mezquite-Strauch, gleichsam zum Hohne für den nach einem grünen Punkte sich sehnenden Blick. Und ebenso erstaunt trifft man zuweilen auf eine wilde Kaktusart, die entweder nur in einzelnen Exemplaren steht oder Gruppen bildet oder auch weite, ausgedehnte Flächen eng bestandet, ohne dass man sich ihr Dasein enträtseln und erklären kann. Aber weder der Mezquite noch der Kaktus gewährt einen erfreulichen, wohltuenden Anblick. Graubraun ist ihre Farbe und unschön ihre Gestalt. Sie werden von dickem Sandstaube bedeckt, und wehe dem Pferde, dessen Reiter so unvorsichtig ist, es in eine solche Kaktuswildnis zu lenken. Es wird von den spitzen, haarscharfen und stahlharten Stacheln so an den Füßen verwundet, dass es nie wieder richtig laufen lernt. Der Reiter muss das arme Tier sofort aufgeben, und wenn er es nicht tötet, so verfällt es dem elenden Schicksale, langsam umzukommen. Trotz aller Schrecken, welche diese Wüste bietet, hat es doch der Mensch gewagt, sie zu betreten. Es führen Straßen durch sie, hinauf nach Santa Fe und Fort Union, hinüber nach dem Paso del Norte und hinunter in die grünenden Prärien und wohlbewässerten Wälder von Texas. Aber bei diesem Worte »Straße« darf man nicht an die Art von Wegebau denken, welche in zivilisierten Ländern diese Bezeichnung trägt. Wohl reitet ein einsamer Jäger oder Rastreador, eine Gesellschaft kühner Wagehälse oder ein zweideutiger Pulk Indianer durch die Wüste, wohl knarrt auch ein schneckengleich langsamer Ochsenkarrenzug durch die Einöde. Aber das, was wir einen Weg nennen, das gibt es nicht. Nicht einmal jene viertelstundenbreit auseinandergehenden Gleise, wie man sie in den Pampas Südamerikas oder in der Lüneburger Heide und dem Sande Brandenburgs findet. Jeder reitet oder fährt seine eigene Bahn, solange ihm der Boden noch einige wenige Merkmale bietet, an denen er erkennen kann, dass er überhaupt noch in der richtigen Richtung ist. Aber diese Merkmale hören nach und nach selbst für das geübteste Auge auf, und von da an hat man die Maßregel getroffen, diese Richtung vermittels Pfählen zu bezeichnen, welche in gewissen Entfernungen in den Boden gesteckt werden. Dennoch aber erfordert diese Wüste ihre Opfer, welche, die Größenverhältnisse in Betracht gezogen, viel zahlreicher und auch schrecklicher sind als diejenigen, welche die Sahara Afrikas und die Shamo oder Gobi Hochasiens als furchtbaren Tribut fordern. Menschengerippe, Tierkadaver, Sattelfragmente, Wagenreste und andere schauerliche Überbleibsel liegen am und im Wege und erzählen stumme Geschichten, die zwar das Ohr nicht hören, aber das Auge desto deutlicher sehen und die Fantasie vollends ergänzen kann. Und darüber schweben hoch in den Lüften die Aasgeier, die jeder lebenden Bewegung, welche sich unten zu erkennen gibt, mit beängstigender Ausdauer folgen, als ob sie ganz genau wüssten, dass ihnen ihre sichere Beute nicht entgehen kann. Und wie heißt diese Wüste? Die Bewohner der umliegenden Territorien geben ihr verschiedene, bald englische, bald französische oder spanische Namen. Weithin aber ist sie wegen der eingerammten Pfähle, welche den Weg bezeichnen sollen, entweder als Llano Estacado oder als Staked Plain bekannt. So ungefähr schrieb ich in einem früheren Bande. Fußnote. Siehe Band 21, Seite 77. Ende der Fußnote. dieser Werke, in welchem die Grauenhaftigkeit des fürchterlichen Llano Estacado geschildert wird. Wenn ich da sagte, dass kein Brunnen eine einsame Oase hervorrufe, so wusste ich bei meinem damaligen Ritte durch die Steak Plains von der Ausnahme nichts, die ich dann später kennenlernte. Es gab mitten in dieser Wüste doch eine Oase, und sie war der Aufenthalt derjenigen Person, von welcher mir Winnetou auf seinem Zettel mitgeteilt hatte, dass sie von den Comanchen überfallen werden solle, nämlich des Bloody Fox. Der blutige Fuchs. Schon dieser Name deutet auf einen ungewöhnlichen Lebenslauf. Sein jetziger Träger hatte als Kind zu einer Auswandererkarawane gehört, welche im Llano Estacado von einer Bande von Stakemen überfallen und ermordet worden war. Ein Farmer namens Helmers fand die ausgeraubten Leichen und entdeckte noch Leben in dem Knaben, in dessen Schädel eine große Hiebwunde klaffte. Er verband ihn und nahm ihn mit sich nach Helmers Home, seiner Farm. Das sorgfältig gepflegte Kind überstand die gefährliche Verletzung und wurde wieder gesund, hatte aber alles, was vor dem Überfalle geschehen war, also auch seinen Namen, vollständig vergessen. Einen Namen musste es aber haben, und da es, als es gefunden wurde, von Blut überströmt war und dann im Wundfieber sehr oft den Namen Fox genannt hatte, so nahm Helmers an, sein Vater habe so geheißen und entschloss sich, ihn Bloody Fox zu nennen. Der Knabe gedieh vortrefflich, körperlich und auch geistig, konnte aber sein Gedächtnis nie zwingen, bis vor den Überfall zurückzukehren. Er wusste ganz genau, wie der Mann, von dem er den Hieb erhalten hatte, ausgesehen hatte. Er konnte sich das Gesicht desselben deutlich vergegenwärtigen. Weiter aber wusste er nichts, auch das nicht, warum er so sehr oft den Namen Fox genannt hatte. Helmers freute sich über die ungewöhnliche Entwicklung seines Pfleglings und war nur in einer Beziehung nicht mit ihm zufrieden. Er konnte ihn nämlich nicht an das Haus gewöhnen. Seine Besitzung lag am nördlichen Rande des Llano Estacado, und kaum war der Knabe so weit, ein Pferd regieren zu können, so schweifte er reitend in der Wüste umher, anstatt sich auf den Feldern seines Pflegevaters nützlich zu machen. Daran war trotz aller Mühe und aller Ermahnungen nichts zu ändern. Als Helmers einmal ungewöhnlich zornig darüber wurde, erklärte Bloody Fox: »Die meinigen sind von den Geiern des Llano ermordet worden, und ich habe mir vorgenommen, diese Geier bis auf den letzten auszurotten. Dazu ist es notwendig, dass ich den Llano so kennenlerne, wie ich meine Taschen kenne. Soll ich das nicht dürfen, so will ich lieber nicht leben.« Er sagte dies mit solcher Entschlossenheit, dass Helmers es für geraten hielt, nachzugeben. Ja, er nahm sich ferner vor, den Knaben zu einem Manne auszubilden, der imstande sein werde, den Geiern Respekt einzuflößen. Infolgedessen wuchs Bloody Fox in vollständiger Freiheit auf, konnte gehen und kommen, wann und wie er wollte, und wurde ein so kühner Reiter und waffengewandter Schütze, dass selbst Winnetou, als er ihn später kennenlernte, ihm seine Bewunderung nicht versagen konnte. Helmers war von Geburt ein Deutscher, und die Eltern von Bloody Fox schienen auch Deutsche gewesen zu sein. Denn obwohl ihm alles Frühere aus dem Gedächtnis entschwunden war, das Englische lernte er nicht schneller als jedes andere Kind. Das Deutsche aber wurde ihm so außerordentlich leicht, dass man unbedingt annehmen musste, er habe es schon früher gesprochen. Fragt man, was es mit den Stakemen oder den Geiern des Llano Estacado für eine Bewandtnis habe, so ist die Antwort folgende. Es wurde bereits gesagt, dass die sogenannten Wege, welche durch die Wüste führen, von da an, wo die natürlichen Merkmale aufhören, mit Pfählen bezeichnet zu werden pflegen. Neben den ehrlichen Menschen, welche diese Wege benutzen, gibt es noch andere Leute, die moralisch bankerott gemacht haben und die Arbeit hassen. Heruntergekommene Subjekte, welche den bewohnten Osten fliehen mussten, weil sie sich fürchteten, mit dem Strafrichter in Berührung zu kommen. Gewissenlose Schurken, die nichts mehr zu verlieren haben und, weil ihr eigenes Leben keinen Wert besitzt, auch das anderer Menschen für nichts achten. Sie leben von nichts als nur vom Raube, und dazu bietet ihnen der Llano, wenn nicht das ergiebigste, so doch das verschwiegenste Terrain. Sie haben ihre Schlupfwinkel am Rande der Wüste und lauern in der Nähe der Wege auf Reisende, welche durch den Llano wollen. Diesen schließen sie sich entweder als bloße Begleiter oder als Führer an und schicken ihre Verbündeten voraus, um die Pfähle entfernen und in falscher Richtung wieder einstecken zu lassen, daher der Ausdruck Stakeman. Wer dann diesen Pfählen folgt, wird vom richtigen Wege ab und in das sichere Verderben geführt. Er stirbt den elenden Tod des Verschmachtens, wenn er nicht schon vorher ermordet wird, und sein Eigentum fällt den menschlichen oder vielmehr entmenschten Geiern des Llano anheim. So kommt es, dass die Gebeine von Hunderten und Aberhunderten in der tiefsten Einsamkeit im Sonnenbrande bleichen und niemand weiß, wohin diese Unglücklichen gekommen sind. Eine Bande solcher Stakemen war auch die Karawane, zu welcher Bloody Fox gehört hatte, zum Opfer gefallen. Die entsetzliche Szene des Ermordens war ihm im Gedächtnis geblieben. Daher der heiße Wunsch in ihm, diese Geier bis auf den letzten auszurotten. Und so kühn und schwer diese Aufgabe war, er besaß alle zu ihrer Ausführung nötigen Eigenschaften. Er durchkreuzte den Llano nach und nach in allen Richtungen. Er lernte jeden Schrittbreit der Wüste kennen. Er wurde mit allen ihren Gefahren vertraut und hatte, was die Aufgabe seines Vorhabens unendlich erleichterte, das Glück, tief im Inneren der Einöde eine grünende Oase mit Wasser zu entdecken. Das war so viel und noch mehr wert, als ob er 100 Verbündete gewonnen hätte. Diesen Ort hielt er geheim. Kein Mensch, selbst Helmers nicht, obgleich er diesem das Leben verdankte, erfuhr etwas davon. Er baute sich im Laufe der Zeit ein Häuschen an das Wasser und bepflanzte die Wände desselben mit dicht wuchernden Passionsblumen. Er fing wilde Mustangs und brachte sie heimlich hin, um stets frische Pferde zu haben, wenn eins müde geritten war. Das gab seinen Bewegungen eine Schnelligkeit, die er sonst nicht hätte entwickeln können. Es war ihm dadurch ermöglicht, jetzt an der einen und bald darauf an der entgegengesetzten Grenze des Llano zu sein. Er schaffte Proviant und Munition nach dem Häuschen. Aber um diese Oase und die dort befindlichen Pferde während seiner Abwesenheit zu pflegen, brauchte er eine Person, der er sein Vertrauen schenken, von der er annehmen konnte, dass sie sein Geheimnis nicht verraten werde. Es gab eine alte Negerin namens Sanna, die ihn sehr liebte und auf seinen Vorschlag einging. Sie wohnte eine ganze Reihe von Jahren in dieser tiefen Einsamkeit, ohne sich von dem Häuschen fortzusehnen, und wurde für diese Treue auf eine Weise belohnt, die über ihre alten Tage den hellsten Sonnenschein ergoss. Sie war nämlich in Tennessee Sklavin eines Pflanzers gewesen, der ihr einziges Kind, einen Knaben, von ihr gerissen und verkauft hatte. Auch sie war später verschachert und durch verschiedene Schicksale bis an die Steak Plains verschlagen worden. Nie hatte sie ihren Sohn, ihren Bob, vergessen können. Er war ihr Gedanke bei Tag und bei Nacht. Und sie schwor darauf, dass sie nicht sterben werde, ohne ihn wiedergesehen zu haben. Da kamen wir an den Llano und lernten Bloody Fox kennen. Bei uns befand sich ein Westmann, dessen unzertrennlicher Begleiter ein Neger, sein früherer Diener war. Der Schwarze hieß Bob, und es stellte sich zu unserer freudigen Verwunderung und zum Entzücken der alten Sanna heraus, dass er der verkaufte Negerknabe aus Tennessee war. Sie blieben von da an zusammen, um sich erst mit dem Tode zu trennen. Von dem Augenblicke an, der Sanna in sein Häuschen gebracht hatte, konnte Bloody Fox so, wie er es wünschte, an die Verwirklichung seiner Pläne gehen. Er erschien immer seltener bei seinem Pflegevater. Aber wenn er einmal kam, hatte dieser ihm stets etwas Neues zu erzählen. Und dieses Neue betraf fast immer den Tod eines Stakemen. Man fand bald hier und bald dort die Leiche eines Menschen, der genau durch die Mitte der Stirn geschossen war. Und wenn man den Inhalt seiner Taschen untersuchte, so entdeckte man gewiss Gegenstände, welche von einem Raube stammten und also bewiesen, dass der Tote zu den Pfahlmannern gehört habe. Solche Fälle wiederholten sich je länger, desto häufiger, und das Lochen der Stirn galt bald als untrüglicher Beweis, dass man den Getroffenen für einen bestraften Geier zu halten habe. Wer aber war der geheimnisvolle Rächer? Niemand wusste es, und selbst Helmers ahnte es nicht. Es war kein Wunder, dass bald Sage auf Sage über diesen Rächer entstand. Es gab Leute, die ihn gesehen haben wollten, pfeilschnell in der Ferne vorüberreitend, nie so nahe, dass sie ihn deutlich erkennen konnten. Heute sah ihn ein Händler am südlichsten Punkte des Llano und fand eine Stunde später einen durch die Stirn geschossenen Toten. Morgen hörte ein Trupp Reisender am östlichen Rande der Plains einen Büchsenknall. Ein Reiter verschwand gedankenschnell am Horizonte, und als sie an die betreffende Stelle kamen, lag ein Mensch da, tot ausgestreckt und in die Stirn getroffen. Einen Tag später kehrten bei Helmers Leute ein, welche im Llano gelagert und beim hellen Mondenschein denselben Reiter gesehen haben wollten, wie er hüben auftauchte, an ihnen vorüber galoppierte und drüben wieder verschwand. Schließlich bemächtigte sich gar der Aberglaube dieser unbegreiflichen Persönlichkeit. Dieser Reiter war kein Mensch, sondern ein überirdisches Wesen, welches mit der Schnelligkeit des Blitzes von einem Ende des Llano nach dem anderen flog. Wie hätte ein Sterblicher solche Schnelligkeit entwickeln und mit solcher Sicherheit den Räuber von dem ehrlichen Manne unterscheiden können? »Der Geist des Llano Estacado fuhr über die Plains«, erzählte man. »Der Avenging Ghost hat wieder einen Stakeman geholt.« Die ehrlichen Leute atmeten auf. Die Stakemen hielten sich enger zusammen. Sie wagten sich nicht mehr einzeln oder in kleinen Trupps in die Wüste, sondern sie führten ihre verbrecherischen Unternehmungen in größerer Gemeinschaft aus. Aber auch das bot ihnen keine Sicherheit. Sie lagerten zu 20 und noch mehr Personen beieinander. Da fiel ein Schuss, noch einer, und zwei von ihnen waren durch die Stirn getroffen. Unweit von ihnen aber erklang der Hufschlag eines davoneilenden Pferdes. Um diese Zeit war es, dass ich, wie oben erwähnt, mit mehreren Westmännern zu Helmas kam, um durch den Estacado zu reiten und jenseits desselben mit Winnetou zusammenzutreffen. Wir erfuhren da, dass eine Auswandererkarawane vor uns sei, die auch durch die Plains wolle. Einige Personen, die wir bei Helmas sahen, erregten meinen Verdacht. Ich folgte, als sie sich entfernt hatten, ihren Spuren und gewann die Überzeugung, dass die Auswanderer in die Irre geführt werden sollten. Der Scout, dem sie sich anvertrauten, war ein Pfahlmann und seine Genossen warteten auf ihre Opfer. Wir machten uns natürlich schleunigst auf den Weg, um den Bedrohten Hilfe zu bringen. Zu derselben Zeit traf Winnetou, der mich erwartete, auf einen Trupp Comanchen, die er damals nicht zu meiden brauchte, weil gerade Friede zwischen ihnen und den Apachen war. Von ihnen erfuhr er, dass sie ihrem Häuptling in den Llano entgegenritten, der durch die Plains kommen werde, aber sich in großer Gefahr befinde, weil sich eine bedeutende Anzahl von Stakemen zusammengefunden habe, die irgendeinen Überfall im Sinne zu haben schienen. Das waren dieselben Geier, die ich entdeckt hatte. Da Winnetou wusste, dass ich mich unserer Verabredung gemäß auch schon in der Nähe befinden müsse, wurde er besorgt um mich und beschloss, nicht auf mich zu warten, sondern mir auch entgegenzureiten. Er bot also den Comanchen seine Begleitung an, und sie gingen sehr gern auf seinen Vorschlag ein, weil es ihnen und ihrem gefährdeten Häuptlinge nur nützlich sein konnte, wenn sie einen Mann wie Winnetou bei sich hatten. Infolgedessen war der sonst so öde Estacado jetzt von 4 Trupps belebt, von denen 3 sich in einer und derselben Richtung bewegten. Die Auswanderer wurden von ihrem verräterischen Scout nach den Süden in den beabsichtigten Tod geführt. Ebenso südwärts folgten ihnen die Stakemen, und ich kam mit meinen Begleitern hinter diesen, um den geplanten Streich zu vereiteln. Von Westen her aber näherte sich Winnetou mit den Comanchen, welche leider zu spät kamen, denn es stellte sich heraus, dass ihr Häuptling schon von den Geiern ermordet worden war. Da wir südlich und die Comanchen östlich ritten und die Zeit zufälligerweise so genau stimmte, als ob wir uns verabredet hätten, mussten wir im rechten Winkel zusammentreffen, und zwar in der Nähe der Oase, von der wir freilich keine Ahnung hatten. Bloody Fox wusste ebenso wie wir von der Absicht der Stakemen. Er wollte die Fremden retten und ritt ihnen von seiner Wüsteninsel aus entgegen, um sie zunächst zu warnen. Unglücklicherweise traf er anstatt auf sie auf die Geier, welche sofort Jagd auf ihn machten. Infolge der Schnelligkeit seines Pferdes entkam er ihnen nordwärts und traf auf uns, denen er sich natürlich anschloss. Wir galoppierten 3 Stunden lang, konnten die Auswanderer aber doch erst einholen, als es schon dunkel geworden war. Sie hatten mit ihren Wagen ein Viereck gebildet, innerhalb dessen sie lagerten. Ihre Zugochsen hatten vor Durst nicht weitergekonnt und auch sie selbst waren halb verschmachtet. Ihr Scout hatte die Wasserfächer angebohrt, wie sich herausstellte. Er entfloh, als wir kamen. Inzwischen hatte Winnetou, ohne dass ich es ahnte, dieselbe Gegend erreicht und vermöge seines unvergleichlichen Spürsinnes die Stakemen entdeckt. Er schlich sich an sie, die natürlich keine Feuer brennen konnten und durften, heran, grad in dem Augenblicke, als der entflohene Scout bei ihnen eintraf und ihnen sagte, dass wir bei den Einwanderern eingetroffen seien. Anstatt sich dies zur Warnung dienen zu lassen, freuten sie sich, durch uns noch größere Beute zu bekommen und beschlossen, uns beim Grauen des Morgens anzugreifen. Winnetou hörte dies, schlich sich zu den Comanchen zurück und kam dann mit diesen zu uns geritten. Das war wieder so eines seiner Meisterstücke. Wie froh war ich, schon jetzt und hier mit ihm zusammenzutreffen. Seine Comanchenschar verdoppelte unsere Zahl und er selbst bog allein mehr als sie. Als der Morgen anbrach, lagen wir hinter den Wagen versteckt. Die Stakemen kamen, wir zählten 35. So zahlreich pflegten sie jetzt aus Furcht vor dem Avenging Ghost aufzutreten. Sie ahnten nicht, dass wir von ihnen wussten und glaubten, sehr leichtes Spiel zu haben. Unsere erste Salve traf sie auf 50 Schritte Entfernung und brachte geradezu Entsetzen über sie. Es gab einen wirren Knäuel vor Schreck brüllender Menschen. Die Toten und Schwerverwundeten stürzten. Die ledig gewordenen Pferde vermehrten die Verwirrung. Dann löste sich das Chaos und wer sich noch im Sattel halten konnte, floh in südlicher Richtung davon. Wir saßen im Nu auf unseren Pferden und jagten ihnen nach. Sie wurden alle ausgelöscht. Der letzte von ihnen erreichte die bisher so geheim gehaltene Oase des Bloody Fox. Dort stürzte er mit seinem Pferde und brach das Genick. Er war der Anführer und nur deshalb so weit gekommen, weil er das schnellste Pferd hatte. Wir erkannten in ihm einen berüchtigten Verbrecher, welcher weit und breit unter dem Namen Stealing Fox bekannt war. Und wunderbar! Bloody Fox erklärte uns in größter Aufregung, dies sei ganz gewiss der Mann, der ihm damals die klaffende Kopfwunde geschlagen habe. Es sei gar nicht daran zu zweifeln, denn er habe dieses Gesicht niemals vergessen können. Der Mensch hatte sich Fox genannt, allerdings nicht Stealing Fox, und war ihr Führer gewesen. Nun ließ sich freilich sehr leicht erklären, warum der gerettete Knabe in seinen Fieberfantasien so oft den Namen Fox ausgesprochen hatte. Kam es uns fast wie ein Wunder vor, dass Bloody Fox so unerwartet den Mörder seiner Eltern entdeckte, so war es später wenigstens ebenso zum Verwundern, als sich herausstellte, dass unser Neger Bob der Sohn der alten Sander sei. Und als wir dann Zeit fanden, der Örtlichkeit unsere Aufmerksamkeit zu schenken, wollte sie uns als ein drittes und viel größeres Wunder erscheinen. Es hatte zwar alte Jäger und Indianer gegeben, welche behaupteten, dass es mitten im ödesten Llano Estacado ein Wasser gebe, an welchem die herrlichsten Bäume und Blumen ständen, aber es war ihnen kein Glaube geschenkt worden. Ich selbst hatte auch davon gehört, aber stets daran gezweifelt. Nun sah ich es vor Augen. Freilich, wenn ich an die Sahara dachte, unter deren Sand- und Felsenboden in größerer oder geringerer Tiefe Wasser in Fülle vorhanden ist, wollte mir diese Oase hier im Llano gar nicht so hydropathisch unerklärlich erscheinen. Die Wüste der Plains wird von dem Rio Pecos durch eine Bergkette getrennt, welche oft einfach verstreicht, oft aber auch mehrere Höhenzüge bildet, zwischen denen lange Täler liegen, die von engen, schluchtartigen Quertälern durchschnitten werden, deren Mund sich nach dem Llano öffnet. Von diesen Höhen kommen und in diesen Quertälern fließen verschiedene kleine Gewässer herab, an deren Ufer Sträucher und sogar Bäume ganz wohl zu existieren vermögen. Diese grünen Stellen ragen wie Halbinseln oder Vegetationszungen in das Sandmeer des Estocado hinein und bilden zwischen sich Busen, in denen Gras und Kräuter Nahrung finden. Diese Wasserläufe versiechen, sobald sie den Sand berühren, sie verdunsten nicht. Das Wasser dringt in den lockeren Boden ein und muss sich da, wo es eine feste, undurchlässige Unterlage findet, sammeln. Man darf sich nur den Llano keineswegs als eine streng horizontale Ebene, sondern als eine Depression denken, an deren tiefster Stelle dieses Wasser zutage treten muss, und zwar hell, klar und rein, weil durch den Sand gefiltert. Leider war das so lang bewahrte Geheimnis des Bloody Fox nun unserem Wissen preisgegeben. Es schien ihm das auch gar nicht lieb zu sein, doch ergab er sich in das Unvermeidliche und nahm uns nur später das Versprechen ab, bis auf Weiteres darüber zu schweigen. Es stand zu erwarten, dass er nun für lange Zeit keine Veranlassung mehr haben werde, den Avenging Ghost zu spielen. Wir hatten unter den Stakemen aufgeräumt, und wenn es ja noch Vereinzelte gab, so hörten sie gewiss von dem Tode dieser 35 Geier und ließen ihn sich zur Warnung dienen. Die Einwanderer wurden nach der Oase geholt, wo sie einige Tage blieben und dann gekräftigt ihre Wanderung fortsetzten. Wir begleiteten sie bis an den Pecos. Sie gingen nach Arizona hinüber, wo sie immerhin von der Oase erzählen konnten. Entweder hielt man für unwahr, was sie sagten, oder wenn man es ihnen glaubte, so hatte man keine Gelegenheit, es auszunutzen. Wir anderen Weißen hatten viel eher Gelegenheit, nach dem Llano zu kommen, nahmen uns aber vor, gegen jedermann über Foxens grüne Wüsteninsel zu schweigen. Anders freilich stand es mit den Comanchen, welche das Geheimnis leider nun auch kannten. Sie mussten zwar auch versprechen, nicht davon zu reden, doch waren wir überzeugt, dass sie nicht Wort halten würden. Der Ort war für ihr Volk nicht ohne Wert. Wenn man sich von da aus, wo wir uns befanden, eine gerade Linie nach Westen gezogen denkt, stößt dieselbe jenseits des Flusses auf eine Gegend, welche einer der gefährlichsten Winkel des fernen Westens genannt werden musste, weil sich dort die Streifgebiete der Comanchen und Apachen berührten. Wer die Verhältnisse kennt, der weiß, dass es, solange diese beiden Nationen überhaupt noch existieren, niemals zwischen ihnen zu einem dauernden Frieden kommen kann. Die gegenseitige Erbitterung wird schon dem Kinde anerzogen und eingeprägt. Und wenn ja einmal der Tomahawk des Krieges zwischen ihnen vergraben wird, so genügt doch die geringste Veranlassung, ihn wieder auszugraben. Solche Veranlassungen konnte es täglich geben, weil die Gebiete nicht nur aneinander stießen, sondern vielfach ineinander liefen und oft noch gar nicht bestimmt waren. Der Vorwurf einer Grenzverletzung war also leicht zu haben, ganz abgesehen von den 100 anderen Gründen, die es gab, wenn man den Kampf nur wünschte. Darum wurden jene Gegenden von den Westleuten gern »The Shears« genannt, ein Ausdruck, der sehr bezeichnend war. Die beweglichen Grenzlinien öffneten, schlossen sich wie Scheren, und wer zwischen sie geriet, der konnte, besonders wenn er ein Weißer war, von großem Glücke reden, wenn er unbeschädigt davonkam. Die häufigen Kämpfe zwischen den beiden Nationen pflegten drüben in den Shires zu entbrennen und sich dann über den Pecos herüberzuspielen. Die Unterliegenden wurden gewöhnlich in den Llano getrieben. Wie vorteilhaft, wenn man da in der Sandwüste einen Punkt hatte, wo man sich sammeln und erholen konnte, während der Feind glaubte, man sei dem Tode des Verschmachtens anheimgefallen. Solch einen Punkt bot die Oase, und ihn hatten die Comanchen jetzt kennengelernt. Würden sie daheim angekommen darüber schweigen? Ich konnte es mir nicht denken und machte Bloody Fox auf die Gefahr aufmerksam, welche für ihn aus der Mitwissenschaft der Roten entsprang. Er nahm die Sache genauso ernst wie ich und sagte: »Ihr habt recht, Sir. Ich habe mein Geheimnis so lange Zeit behütet, und nun ist es plötzlich preisgegeben. Ich bin aber selbst schuld daran.« »Wieso?« »Ich hätte euch gestern diese Gegend beschreiben sollen. Es wäre euch dann wohl nicht schwer gewesen, es so einzurichten, dass die Stakemen nicht hierher fliehen konnten.« »Das ist freilich richtig.« »Dann hättet nur ihr es gewusst und es gewiss keinem Menschen verraten. Nun aber, wie es jetzt steht, habe ich von drei Seiten Besuche zu erwarten.« »Ich denke nur von den Comanchen.« »Auch von den Apachen.« »Nein, es gibt nur einen Apachen, der es weiß. Das ist Winnetou.« »Meint ihr, dass er daheim nichts sagt?« »Gewiss nicht, wenn ihr ihn darum bittet.« »Ich werde ihn bitten. Aber die Weißen?« »Die verraten auch nichts. Sie sind alle ohne Ausnahme schweigsame Männer.« »Zugegeben, sie werden nicht gegen andere reden, aber sich mein abgelegenes Home hier merken und es bald wieder aufsuchen.« »Und daran liegt euch nichts?« »Nein.« »Das ist nicht sehr freundlich gesinnt.« »Ich meine es anders. Sie könnten gern wiederkommen, aber wenn sie es tun, wird die Oase verraten. Sie oder ihre Spuren werden von anderen gesehen, die ihnen dann folgen. Ist es nicht so, Sir?« »Allerdings. Wir werden sie also bitten, nicht nur zu schweigen, sondern auch nie mehr hierher zu kommen.« »Das wäre zu hart. Es kann ja geschehen, dass sich einer von ihnen später im Llano befindet, in Not gerät und verschmachten müsste, wenn er nicht an dieses Wasser dürfte. In einem solchen Falle muss eine Ausnahme gemacht werden. Wollt ihr das mit ihnen besprechen, Mr. Shatterhand?« »Gern. Aber ihr und Winnetou sollt ausgenommen sein. Ihr sollt so oft wie möglich zu mir kommen, und ihr werdet es in einer Weise tun, dass kein anderer Mensch euch folgen kann und meine Hütte entdeckt. Davon bin ich bei euch beiden überzeugt.« »Gut, wir werden euch diesen Wunsch erfüllen. Was aber wollt ihr tun, um euch gegen einen Besuch der Comanchen zu bewahren oder zu beschützen?« »Nichts. Oder soll ich aus meiner Hütte eine Festung machen?« »Das geht nicht.« »Oder so viele Leute hernehmen, um einen Überfall zurückschlagen zu können?« »Auch das ist unmöglich.« »So bleibt mir nichts übrig, als die Verhältnisse so zu lassen, wie sie sind. Die einzige Veränderung, welche eintreten wird, ist die, dass Bob hier bei seiner Mutter bleibt. Ich habe also, wenn ich hier bin, einen Gehilfen, und sie wird während meiner Abwesenheit nicht mehr allein sein. Denkt ihr, dass ich ihn behalten kann?« »Ich rate euch sogar dazu. Er ist ein treuer, nicht unkluger und auch tapferer Mensch. Er war mit uns bei den Sioux, und wenn sein erstes Debüt auch nicht ein glänzendes zu nennen ist, so hat er uns doch sehr gute Dienste geleistet. Ich bin auch ganz dafür, dass ihr hier keine Änderung trefft. Ein wenig Wachsamkeit der Comanchen wegen, das ist es, was ich euch rate, weiter nichts. Vielleicht denken diese Roten nicht wie wir, dass die Stakemen eine tüchtige Lehre bekommen haben und also nicht gleich wieder etwas unternehmen werden und scheuen sich also auch fernerhin, ihre Züge ohne Kriegszwang nach hier auszudehnen. Das habe ich mir auch gesagt und beruhige mich dabei. Hoffentlich täuschen wir uns nicht.« Die Richtigkeit dieses Gedankens schien sich bewähren zu wollen. Ich war im Laufe der Zeit später einige Male in der Oase und erfuhr, dass Bloody Fox von keinem Comanchen belästigt worden war. Auch kein Weißer hatte ihn seit damals wieder besucht, und so hatte es den Anschein, als ob die Entdeckung seines Geheimnisses nicht gleichbedeutend mit der Enthüllung desselben sei. Was die Geier des Llano Estacado betrifft, so war ganz so, wie wir erwartet hatten, lange Zeit von ihnen nichts mehr zu hören gewesen. Dann hatte es einzelne Raubanfälle gegeben, deren Urheber ein einziger Mann gewesen und von Fox entdeckt und in der angegebenen Weise bestraft worden war. Dass er der Avenging Ghost sei, schien außer den damaligen Zeugen niemand zu wissen. Sie hatten sein Geheimnis treu bewahrt. Ich war an vielen Orten Zuhörer von den fantastischsten Erzählungen über dieses Thema und hörte niemals eine Andeutung darüber machen, an welche Person sich dieses Geisterspiel eigentlich knüpfe. Als ich Bloody Fox kennenlernte, stand er noch in den Jünglingsjahren. Man kann sich also denken, welch reiche Begabung er besaß, da er schon in einem solchen Alter Eigenschaften und Fähigkeiten zeigte, die selbst einen Mann wie Winnetou in Staunen versetzten. Was konnte und musste aus ihm werden, wenn er sich in dieser Weise weiterentwickelte? Es folgten einige Jahre, in denen ich nicht nach Amerika kam. Dann traf ich mich mit Winnetou in den Black Hills und erfuhr von ihm, dass Bloody Fox sich wohlbefinde und noch keinen Besuch der Comanchen erhalten habe. Wir trennten uns droben am Coteau, um uns nach 4 Monaten unten auf der Sierra Madre wieder zusammenzufinden. Und man kann sich denken, was es für einen Eindruck auf mich machte, als ich dort den Zettel des Apachen las, dass er Bloody Fox warnen müsse, weil die Comanchen ihn überfallen wollten. Es war ihnen während so langer Zeit nicht eingefallen, die Oase aufzusuchen. Welchen Grund hatten sie dies jetzt, und zwar in feindlicher Absicht, zu tun? Ging der Plan von ihnen aus, oder hatte Bloody Fox durch irgendetwas ihre Rache auf sich gezogen? Es war nutzlos, diese Fragen jetzt auszusprechen. Die Antwort musste mir später ganz von selber kommen. Wichtiger war die Frage, ob Winnetou direkt nach dem Llano Estacado geritten sei oder nicht. Er hatte mir geschrieben, dass er warnen wolle, und wenn es sich nur um eine Warnung handelte, so war anzunehmen, dass er den Weg direkt genommen habe. Aber wie ich den Apachen kannte, begnügte er sich nicht mit einer Warnung, sondern fügte derselben möglichst gleich die Rettung bei, und diese konnte nur darin bestehen, dass er mit einer hinreichenden Apachenschar dem Bloody Fox zu Hilfe kam. Was nun von beiden hatte er getan? So schwer diese Frage zu sein scheint, so leicht ist sie zu beantworten. Es handelte sich einfach um die Zeit. War sie zu kurz, so ritt Winnetou direkt zu Fox. War sie aber hinreichend, um Hilfe zu holen, so ritt er nach dem Lager seines Stammes, um die nötige Anzahl Krieger zur Stelle zu bringen. Wie aber konnte Winnetou erfahren, ob er Zeit hatte oder nicht? Ganz einfach so wie ich. Wenn es 1000 andere nicht bemerkt hätten, ihm, dem unerreichbaren Meister im Spüren, hatten die Comanchen, die wir am blauen Wasser aufsuchten, gewiss nicht entgehen können. Und wenn es ihm auch nicht möglich gewesen war, sie zu belauschen und dabei zu erfahren, dass sie auf einen Zuzug von weiteren 100 Mann unter dem Häuptling Nahle Masio warteten, so hatte er doch sicher aus den ihm geläufigen Anzeichen erkannt, dass sie nicht allzu eilig waren. Er hatte also sehr wahrscheinlich zunächst seinen Stamm aufgesucht. Vielleicht war dies auch nicht nötig gewesen, sondern er hatte einen Boten gefunden, den er dorthin schicken konnte. Die Apachen hatten auf alle Fälle erfahren, dass von den Comanchen das Beil des Krieges ausgegraben worden war und also zu ihrer Sicherheit Späher ausgesandt. War Winnetou einem solchen begegnet, was keineswegs in das Reich der Unmöglichkeit gehörte, so hatte er ihn heimgesandt und war selbst weitergeritten, weil nur er selbst die Lage der Oase kannte. Meine Vermutungen gingen sogar noch weiter. Ich kannte eben meinen Winnetou und wusste, wie umsichtig er zu handeln pflegte. Der Tag meiner Ankunft in der Sierra Madre war ihm bekannt. Ich würde seinen Zettel finden und ihm sofort folgen, das sagte er sich. Ich kannte den Weg ebenso genau wie er. Es war ihm also nicht schwer zu bestimmen, in welcher Gegend ich mich zu irgendeiner angegebenen Zeit befinden müsse. Wenn er selbst direkt nach dem Llano Estacado war, so musste er dafür sorgen, dass seine Krieger einen zuverlässigen Führer nach der Oase fanden. Und dieser Führer konnte nur ich sein. In diesem Falle traf ich ganz bestimmt unterwegs einen Apachen, welcher den Auftrag hatte, auf mich zu warten und mich zu unterrichten. Man wird bald sehen, wie richtig ich Winnetou beurteilt hatte. Zunächst aber war es noch nicht so weit. Wir lagerten noch im Sasquan-Cui und warteten auf den Anbruch des Morgens, um mit den Comanchen zu verhandeln. Old Shorehead musste ja alles, was ihm abgenommen worden war, besonders seine Waffen, wiederbekommen. Dafür wollten wir Wupo-Umugi, ihren gefangenen Häuptling, freigeben. Wir waren so vorsichtig gewesen, nicht am Ufer zu bleiben, wo die Feinde uns wussten und, von den Büschen gedeckt, leicht überfallen konnten, sondern wir hatten uns ein Stück hinaus auf die Prärie gezogen, weil wir dort nicht beschlichen werden konnten. Dort wurden die Wachablösungen bestimmt, und wer dann schlafen wollte, der konnte schlafen. Es fiel mir nicht ein, bis zum Morgen wach zu bleiben. Man wusste nicht, was der nächste Tag für Anstrengungen brachte. Ich freute mich ungemein darauf, Old Shorehead bei Tageslicht zu sehen. Jetzt war es zu dunkel, ihn so, wie ich gern wollte, zu betrachten. Später gestand er mir, dass er ebenso neugierig auf mich gewesen war. Wir hätten viel, sehr viel miteinander reden können, waren aber beide keine übermäßig redseligen Menschenkinder und wollten schlafen. Eines jedoch musste ich jetzt schon wissen, darum sagte ich, als er sich neben mir zur Ruhe ausstreckte. Erlaubt mir eine Frage, Sir, ehe ihr die Augen schließt. Ihr habt mit eurem Ritte in diese Gegend einen bestimmten Plan verfolgt? Ja, ich wollte zu den Mescalero-Apachen hinunter, um vielleicht Winnetou zu treffen und mit seiner Hilfe dann vielleicht auch euch kennenzulernen. Es ist ja wahrhaftig eine Schande, so lange schon Westmann zu sein, ohne Winnetou und Old Shatterhand gesehen zu haben. Auch wir kennen euch noch nicht, das ist ganz dasselbe. Haben aber genug über euch gehört, Sir. Der zweite Teil eures Wunsches, mich zu sehen, ist eher erfüllt worden, als ihr dachtet. Und der erste Teil kann befriedigt werden, ohne dass ihr zu den Mescaleros reitet. Ich bin nämlich auf dem Wege, Winnetou anderswo aufzusuchen. Wo, Sir? Wo ist er jetzt? Am Llano Estacado. Alle Wetter, das ist ja herrlich. Mit ihm und euch im gefährlichen Estacado. Nehmt ihr mich mit, Sir? Sehr gern natürlich. Wir werden euch und eure Hilfe sehr gut brauchen können. Werde euch früh erzählen, warum. Jetzt müssen wir notwendig schlafen, um Kräfte zu sammeln. Will euch einstweilen nur das sagen, dass es sich um einen Tanz mit den Comanchen handelt. Mit diesen hier oder mit anderen? Mit diesen und anderen, die noch zu ihnen stoßen. Ihr habt doch gehört, was von ihnen geredet wurde. Haben sie nicht von dem Ziele ihres jetzigen Zuges gesprochen? Ja, aber so leise und vorsichtig, dass ich nichts verstehen konnte. Nehmt mich mit, Sir, nehmt mich mit. Ich freue mich wie ein Kind darauf, mit Ihnen quitt darüber zu werden, dass ich mich wie ein Greenhorn von Ihnen habe überrumpeln lassen. Was müsst ihr von mir denken? Ich habe jahrelang gewünscht, euch kennenzulernen und mich euch auf irgendeine Weise anschließen zu dürfen. Und nun mir dieser Wunsch in Erfüllung geht, ist es derart geschehen, dass ich mich geradezu schämen muss. Tis clear, wie der alte Bubble sagt. Von Schämen kann keine Rede sein. Ich bin nicht nur einmal gefangen gewesen und Winnetou ebenso. Es freut mich außerordentlich, dass es mir erlaubt gewesen ist, euch einen kleinen Dienst zu erweisen. I beg, Sir. Ein kleiner war es gar nicht. Da möchte ich erst hören, was ihr einen großen nennt. Ich würde viel, sehr viel darum geben, wenn es umgekehrt wäre, nämlich so, dass ich ihn euch geleistet hätte. Will aber hoffen, dass ich euch einmal so etwas Ähnliches erweisen kann. Ich nehme es für genossen an und will lieber auf die Passion verzichten, Gefangener der Comanchen sein zu dürfen. Jetzt wollen wir schlafen. Good night, Sir. Good night, Mr. Shatterhand. Werde wahrscheinlich besser schlafen als da drüben auf der Insel, die ich nur verlassen sollte, um zum Martertod geführt zu werden. Ende von Abschnitt 8.